ist ein Licht, wo lauter Gnade scheinet. Gott ist ein Schatz, der lauter Segen heißt. Gott ist ein Herr, der's treu und herzlich.